noch nie ein Mädel angelacht. Drum möchte ich gerne wissen, wie man's macht. Es wär so schön, könnt sich ein Typ der Frauen sein, der stets verwöhnt, der niemals ist so ganz allein. Mich hat noch nie ein Mädel angelacht. Drum habe ich mir etwas ausgedacht. Ich steh aufs Mädel zu, sag zu ihm du und bitte um meinen Rat.